Vogelzüge ziehen, sie fliehen vor dem Eis ins ewige Grün. Züge ziehen, Züge ziehen. Warum bleib ich hier bei dir? Manchmal auch die Gier und bleib hier, bleib bei dir. Fremde Sonne brennt aufs Herz. Während sie das Herz nie fällt.